Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Die Elite redet über Todsünden. Ich dachte, du machst jetzt Die Elite sündigt. Das hätte ich auch sehr schön gefunden. Ja, wir sprechen heute über Habgier. Mhm. Ja. Habgier. Auch Raffsucht genannt, finde ich sowieso der viel schönere Begriff. Was ist denn Habgier? Habgier ist ja einer dieser, ich überlege gerade, das ist der einzige Talking Name bei den Todsünden, oder? Übersehe ich gerade was. Habgier. Das ist Gier nach Haben. Wollust. Ja gut, aber da muss man schon den Turn zu Sexualität nochmal gedanklich im Kopf selber machen. Okay. Oder? Ja. Aber es ist schon der Sprechendste. Ja, gut, dadurch, dass man Neid eben nicht als Missgunst, sondern als Neid nimmt, ist es so nicht sprechend und ansonsten. Ja, ansonsten sind es ja auch so kurze Sachen wie Zorn. Ja. Also Habgier. Habgier. Was ist Habgier und warum sind wir alle darüber erhaben? Weil wir ja alle nicht reich sind. Das ist eine interessante Frage, die können wir uns natürlich gleich stellen, nachdem ich ein Angebot gemacht habe, eine Definition für Habgier, ob man reich sein muss, um habgierig zu sein. Bitte, ich bitte darum. Das darfst du dann beantworten. Ich biete dir die Theorie an, dass Habgier oder Raffsucht die Neigung daran ist, materielle Güter zu akkumulieren und zwar ohne Rücksicht auf andere oder mit anderen Worten Kapitalismus. Okay. Ich spring mal ganz, ganz, ganz, ganz weit in die Vergangenheit, weil wir reden ja über Todsünden. Sind wir jetzt schon wieder bei Kain und Abel? Nein, ein bisschen später. Ein bisschen später? Ja, wir sind ein bisschen später. Und zwar, wir sind bei Moses. Oh. Wir reden ja über Todsünden und da kann man den biblischen Aspekt doch mal so ein bisschen mit reinbringen. Und wenn du dir jetzt anschaust, in den 10 Geboten stehen so Sachen drin wie, du sollst das anderen Haus nicht wollen, du sollst das anderen Weib nicht wollen, du sollst das anderen Hof nicht wollen, du sollst das anderen Vieh nicht wollen. Ja. In mehr oder weniger verschiedenen Gesetzformen, mal 2, mal 4, mal 47, du sollst auch nicht Ehe brechen und so weiter und so fort. Ja. So. Ja, wenn du dir diese Gesetze mal anschaust, da steckt ja im Grunde schon dahinter, dass du nicht die Gier haben sollst, etwas zu haben, was dir nicht gehört. Ja. Das sichert im Kleinen das Überleben für jeden und jede Familie und damit die Gesellschaft eigentlich. Weil wenn jeder quasi seinen Acker, den er quasi hat, bestellt und seinen Ochsen übers den Acker jagt und vielleicht seine Kuh, ein Kälbchen tragen lässt und dann vielleicht dieses Kälbchen irgendwann zu einer Kuh ranwächst, das man dann schlachten kann, so dass man quasi genügend Fleisch hat und vielleicht noch hier und da ein paar Lämmer oder sowas hat. Wenn man so quasi sein eigenes Vieh hat und so damit seinen Bedarf decken kann, dann ist es alles supi. Und was man an Überschuss hat, kann man möglicherweise jemandem verkaufen oder tauschen, der halt dieses Jahr ein bisschen Pech hatte bei der Ernte oder sonst irgendwo auf die falsche Erntereihenfolge gesetzt hat. Und so kann man quasi so. Also, wenn du quasi niemandem anderen etwas wegnimmst, was ihm gehört, da müssen wir jetzt natürlich auch noch die Frage stellen, wieso gehört einem eigentlich irgendwem was? Also wenn du quasi jedem sein Zeugs lässt, was er quasi für seinen Bedarf benötigt, dann sicherst du damit die Gesellschaft. Deswegen ist Habgier quasi das haben wollen, was jemandem anderen gehört, wenn du nach den 10 Geboten gehst. Wo natürlich die Frage sich dann stellt, wie ist es mit der Besitzurkunde laut Bibel? Das war jetzt unerwartet. Naja, irgendwie, also du sollst nicht haben wollen, was jemandem anderen gehört. Ja. Sein Weib, sein Vieh, sein Haus, sein Hof, sein, was weiß ich, Acker und sonst irgendwas. Ja. Da muss ja dann geklärt sein, wem das gehört. Das steht nämlich, weil sonst ist es ja nicht. Also klar, das Weib kann auch im Notfall selber entscheiden, das ist heute modern. Aber der Acker kann auch selber entscheiden, ob der sich selber gehört. Der hat auch Gefühle. Ja, aber der Acker kann nicht entscheiden, wem er jetzt in Zukunft gehören möchte. Das ist halt so das Thema. Mhm. Und um das aber zu klären, musst du ja eigentlich erstmal klären, wem gehört was. Also beim Weib in der Bibel geht das ja noch per Hochzeit. Also per Akklamation, das ist Hochzeit, zack. Da gehst du irgendwie nach Jerusalem zum Standesbeamten, sagst hier, mach mal einen Stempel drauf, Tempelberg, zack, bumm. Mhm. Also nicht auf das Dokument, sondern auf die Frau. Ja, im Fall vom Ackerboss ein Zaun drum. Ja, jetzt ist aber die Frage, der Zaun, den kannst du ja nur bauen, wenn du irgendwie, weißt du, also... Einen Zaun kannst du bauen, wenn du Pfähle, Stacheldraht und einen Hammer hast. Ja, aber dafür musst du ja erstmal dann das Zeugs haben. Obligatorisch, Stacheldraht ist fakultativ, geht wahrscheinlich auch irgendwie Fäden. Und du sagst dann einfach, ist meins. Ja gut, ich meine, der gute israelische Elektrozaun damals... ne? Erfahrung seit 2000 Jahren, um Palästinenser draußen zu halten. Oh, das gibt böse E-Mails. Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, irgendwie musste der Quatsch ja erstmal gehören, damit man es überhaupt ihm quasi weghaben wollen würde. Ja gut, aber das ist ja biblisch auch gesichert. Adam und Eva sind ja aus dem Paradies rausgeschmissen worden, nachdem sie, erst haben sie den Auftrag bekommen, sich die Erde untertan zu machen, dann wurden sie rausgeschmissen und dann haben sie halt gemacht, was sie tun sollten, nämlich sich die Erde untertan zu machen. Und dann haben sie die Verwaltung erfunden und das Katasteramt. Okay, jetzt, also... Dieser biblischen Logik nach, wie gesagt, deswegen ist Habgier natürlich eine Todsünde, weil wenn du was haben möchtest, was jemand anderen gehört, oder was er für seinen täglichen Bedarf braucht, ich sag ja Hausfrau, Hof, Vieh. Ja. Wenn du ihm quasi seine Frau nimmst, dann nimmst du ihm auch die Möglichkeit, quasi seine Sippschaft fortzupflanzen und günstige Arbeitskräfte zu produzieren. Ja, und das es widerstrebt ja, also der spezifisch jüdisch-christlichen Logik würde es ja auch noch widersprechen, weil man soll ja fruchtbar sein und sich mehren. Genau, darauf will ich raus. Also wenn er quasi keine Frau hat, hat er nichts, wo er fruchtbar sein kann und sich mehren kann. Ja, genau. Damit geht seine Sippe vor die Hunde und wenn du quasi zwei Frauen gleichzeitig begattest, hast du ja das Problem, dass die deren Kinder quasi sich nicht so ideal miteinander paaren können, weil sie ja dann wiederum inzestiös sind, weil vom gleichen Vater. Ja, genau. Also grundsätzlich können wir uns ja sicherlich darauf einigen, dass es konstitutiv für eine Gesellschaft ist. Also ne, eine Gesellschaft funktioniert im Prinzip nur, wenn jeder irgendwie so einen existenzsichernden, auskömmlichen Teil hat. Das genau. Hat man in Deutschland theoretisch auch erkannt und das Bürgergeld erfunden. Man hat nur irgendwie versäumt, es auch existenzsichernd zu dimensionieren. Da ist noch Luft nach oben. So. Aber so. Wie kommt denn jetzt die Habgier ins Spiel? Jetzt, wir sind genau an dem Punkt angelangt, wo ich ja hin wollte schon. Und zwar, wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt was habe, was mein Einkommen sichert? Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Punkt erreicht habe, an dem ich sagen kann, okay, damit kann ich leben. Dann müsste man doch sagen, wenn ich jetzt mehr möchte, bin ich habgierig. Das heißt auf Deutsch, auch der Arme, der quasi vom Bürgergeld leben kann und es schafft, von dieser kläglichen Summe tatsächlich durchzukommen im Monat, wenn der mehr will, ja. ist er dann schon habgierig? Naja, die Frage ist es übertrieben? Also, wer definiert, wer gibt vor, dass etwas genug ist und etwas zu viel? Genau, das ist das Thema, worauf ich raus will. Das ist, ich bin so durch die Welt gegangen und habe dann gedacht, okay, ja, Kapitalismus, Kapitalismus, Kapitalismus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, in welchem Land ist so Kapitalismus eigentlich die Rock'n'Roll-Religion? US of A. Genau. Und wie tarnt sich das Thema dort? Also was ist so der Slogan der Individualisierung und der Individualität dort? The pursuit of happiness. Oh. Das Streben nach Glück. Das Streben nach Zufriedenheit und Glück. Und wenn du nach Zufriedenheit und Glück strebst du ja durchaus nach einem mehr als dem, das du jetzt hast. Ja, aber nicht unbedingt nach einem materiellen. Nicht zwingend, aber das Materielle macht dich dann durchaus auch glücklich. The Pursuit of Happiness hat ja schon damit zu tun, dass du natürlich, also das ist, The Pursuit of Happiness ist ja nicht eine spirituelle Reise. Die rennen ja nicht durch die Gegend, sagen, das ist deren Kapitalismus, sondern deren Pursuit of Happiness besteht ja schon darin, fleißig und redlich zu arbeiten, etwas total Tolles zu erfinden und es dann für teuer Geld irgendwie zu verkaufen. Ja. Oder irgendeine Firma zu gründen und sie dann teuer zu verkaufen. Oder. Also The Pursuit of Happiness ist durchaus nicht irgendwie eine spirituelle Reise. Und da würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil dieser Pursuit of Happiness-Gedanke ja auch daher kommt, dass man aus dem doch recht abweichende Religionsmeinungen unterdrückenden Großbritannien ausgewandert ist, um seine eigene komische, unterdrückende, kalvinistische Religion in den USA auszuleben. Also das hat schon eine spirituelle Dimension. Es wird halt da übel, wo es sich mit dem zweiten großen Mantra der US-amerikanischen Verfassung Greed is good zusammenfügt. Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass so Leute wie, keine Ahnung, Donald Trump, ja, so als die spirituellen Führer. Ja gut, aber das ist ja das, was daraus gemacht wurde. Also dieses Pursuit of Happiness, diese Formulierung, die stammt ja aus der Gründerzeit der USA, und was sich genauso wie das alles, was Adam Smith geschrieben hat, hatte das damals durchaus auch noch eine moralische Komponente und schon was mit tugendhaftem Leben zu tun, was man dann daraus gemacht hat. Ja, das kann man sich bei Donald Trump dann natürlich gerne anschauen. Tja. Ist jetzt die Frage, ist Donald Trump habgierig? Das ist genau das, worauf ich natürlich vorhin raus wollte. Also im Kleinen und im Großen. Ab wann ist quasi the pursuit of happiness, ab wann ist mehr haben wollen als das, was man hat? Und da kommt natürlich noch bei Trump hinzu, wie ist es denn eigentlich mit immateriellen Gütern? Also Macht, Anerkennung, Aufmerksamkeit, das sind ja auch gewisse Ressourcen, die sind halt eher immateriell, aber in der heutigen Zeit ist Aufmerksamkeit eine der relevanten, wichtigen Ressourcen, und Macht auch. Ja, ja. Das Problem ist, dass diese Todsünden von irgendjemandem formuliert haben, der Bourdieu halt nicht gelesen hat, sonst hätten die das mit dieser Kapitalumwandlungstheorie da auch mit integriert in die Definition von Habgier, dass das natürlich das Gleiche ist. Ich glaube, historisch war es für die Menschen halt schon, also entweder war es 1:1 konvertierbar, dass du natürlich Besitz hattest und deshalb mächtig warst, nimm Scrooge, der ja so der Prototyp des Habgierigen ist, der ist einfach reich und deshalb hat er irgendwie auch Einfluss auf das Wohl und Wehe der Menschen in seiner Umwelt. Allein dadurch, dass er reich ist und die anderen alle bitter arm sind. Ja. Er hat noch nicht mal irgendwie politische Macht, er hat einfach ökonomische Macht und ja, das sorgt dafür, dass es allen anderen dreckig geht. Und er hätte die Macht, das zu ändern. Er tut es nur nicht. Gut, aber also deswegen, ich glaube bei Trump, wenn man davon ausgeht, dass viele seiner Investitionen, wenn ich es richtig mal irgendwann gelesen habe, ziemlich den Bach runtergehen, ist er ja quasi niemand, der Kohle akkumuliert. Er hat einfach noch genügend. Aber er nutzt diese quasi, um, ja, keine Ahnung, Macht zu akkumulieren. Oder um diese Macht dann wieder, durch diese Macht dann wiederum auch Kohle zu akkumulieren. Also das ist ja so sein Hebel quasi. Wobei ich glaube, bei Trump geht es mehr ums... Ich glaube, da sind die Probleme noch mal anders gelagert, sagen wir es mal so. Der hat auch einen sehr spielerischen Zugang zu dem Ganzen. Also wenn wir es mal auf das Monetäre runterbrechen, nur uns tatsächlich auf diese Besitzdinge anschauen, dann ist er, glaube ich, allein deshalb, wäre mein Deutungsangebot, nicht habgierig, weil er einfach viel zu verschwendungssüchtig ist. Und ich glaube, Verschwendungssucht und Habgier schließen sich schon ein bisschen aus. Jein, ich glaube, wenn du durch deine Verschwendungssucht genügend Aufmerksamkeit und Anerkennung quasi akkumulierst, generierst du ja wiederum weiteres Einkommen. Die Aufmerksamkeit ist ja quasi die Währung, die du heutzutage in Geld umwandeln kannst irgendwann wieder. Also eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit. Ich meine, nehmen wir mal das Paradebeispiel in Deutschland. Nennen wir mal eine Aktivistin, die ganz viel Aufmerksamkeit auf sich akkumuliert und die wiederum monetär umsetzt in Bücher beispielsweise. Zerrt die mich am Ende vors Gericht, wenn ich jetzt ihren Namen sag? Wieso? Heißt Luisa Neubauer gerne? Weiß nicht. Also ich möchte nur sicher gehen, dass Luisa Neubauer mich nicht verklagt, wenn ich jetzt ihren Namen in diesem Zusammenhang nenne. Damit wäre aber dann wäre aber in dem Fall zumindest bewiesen, dass sie quasi unseren Podcast hört. Zweitens, dass sie Geld akkumulieren möchte dadurch. Dann könnten wir tatsächlich diese Aufmerksamkeit bestimmt doch auch irgendwie umwandeln. In soziales Kapital, oder? Ja, aber bei ganz seltsamem Publikum. Ja, das macht nichts. Also ich meine, wenn unsere Elite, stell dir mal vor, Elite-Vombatantinnen, Vombatanten und Vombatunden kleben sich in Berlin auf irgendwelche Straßen, um in Ruhe mal Podcasts zu hören. Um zu sagen, ja, wir schreiben keine Bücher und quatschen auf der OMR, sondern wir handeln. Genau, die handeln mit ihren Händeln. Mit den Händeln. Nee, aber tatsächlich, also du hast ja, jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, die Dame hätte ja damals das Angebot von Siemens annehmen können, da hätte sie ja viel, viel mehr Geld gehabt. Dadurch hätte sie aber quasi ihre Aufmerksamkeit an anderer Stelle verloren und damit möglicherweise immaterielles Kapital dahingehend verspielt, dass ihr jetzt möglicherweise an anderen Stellen viel, viel mehr Kapital sichert. Ja, sie hat ihr soziales Kapital verspielt, auf jeden Fall, in dem Kontext. Ja, und genau darauf will ich raus. Also, was ist es denn? Du hast genügend Menschen, also, vor allem, es gibt ja tatsächlich keinen weiteren großen Sprecher für Fridays for Future in Deutschland. Oder nenn mir einen. Also, ich kenne jetzt niemanden, der da irgendwie großartig noch die Aufmerksamkeit hat. Und da steckt ja sicherlich nicht nur das Interesse dahinter, zu sagen, nee, also da will ja auch gar keiner. Sondern da wird sicherlich schon so das ein oder andere laufen in der Richtung, dass man da möglicherweise, also um einfach mal jetzt Trump und Luisa Neubauer in einem Satz erwähnt zu haben. Ja, gut, ich weiß nicht, ob die gute Luisa da tatsächlich explizit habgierig ist. Das ist auch die Dynamik, die sich eigentlich ergibt. Die Grünen haben das ja sehr lange versucht, mit jährlich rotierenden Personen vorne zu stehen. Und es hat sich irgendwann dann ergeben, dass sich entweder automatisch irgendwelche Führungsfiguren etablieren oder Parteivorsitzende einfach sehr viel länger im Amt bleiben müssen und sehr viel mehr Sichtbarkeit auf sich lenken müssen. Also das ist, glaube ich, der natürliche Gang der Dinge, dass sich bei Fridays for Future eine Person. Ja, aber selbst bei den Grünen hast du zwei Leute, die jetzt im Fokus stehen, du hast zwei Parteivorsitzende. Und selbst bei der AfD gibt es zwei Menschen, die du wahrnimmst. Den Mann mit der Hundekrawatte und die Dame aus der Schweiz, aus dem Konstanzbereich da unten. Alleine das. Und du hast noch diesen komischen Bernd. Ja, aber das sind organisatorische Detailentscheidungen, die jetzt auch nicht so die große Rolle spielen in meinen Augen. Also, du hast noch Trixi. Ja, wobei die wird ja auch mehr so als, Trixi ist so ein bisschen wie das Krokodil aus dem Kasperle-Theater. Die poppt einfach irgendwann zwischendurch auf und man hofft einfach, dass irgendein anderer Kasper gerade zur Hand ist, der sie mit der Kladde verhaut. Ich habe gerade irgendwie so Trixi Storch als gespielt von Christoph Maria Herbst, der irgendwo aufhört, Überraschung! Das ist auch ein sehr schönes Bild über die mediale Präsenz der Trixi von Storch. Trixi von Storch hat auch irgendwas darüber gesagt, dass der ESC zu schwul und zu woke und so gewesen sei. Da habe ich mich gefragt, wo die in den letzten 30 Jahren den ESC geschaut hat, ob die einfach immer die Wiederholungen aus den 50er Jahren angeguckt hat. Oder was die sonst so an gesellschaftlicher... Hat Beatrix von Storch mitbekommen, dass die Berliner Mauer gefallen ist? Ich befürchte es. Sie hat ja als Bernd. Ja, aber man muss ja mal nachfragen an dieser Stelle. Oder? Nee, Bernd ist auch kein Original Thüringer, ne? Original Bernd Thüringer ist, sind nur Rostbratwürste. Bernd ist auch so ein Rüberjäschmeckter. Wurscht. Akkumulation von Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ja. Oder Aufmerksamkeit und Macht. Ja. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass du es auch für dich behältst und dass du es nicht auch nicht in der Hoffnung auf zukünftige Gewinne groß investierst. Die Schwierigkeit, die mir jetzt noch auffällt, also wir reden ja jetzt gerade mal von Deutschland, aber ich meine, was du natürlich immer hast, ist so Anerkennung beispielsweise oder Macht oder ja. Aufmerksamkeit. Die Schwierigkeit ist natürlich auch, wenn du solche Themen akkumulierst. Ja. Dann heißt das ja immer dann auch, dass manche Menschen Anerkennung nicht haben in gewissem Raum. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es einen Pool an Anerkennung gibt und einen Pool an Aufmerksamkeit und du jemandem die wegnimmst. Aber wenn du sie akkumulierst, kriegt sie jemand anders einfach nicht. Gerade verschiedene Themen beispielsweise kriegen sie nicht. Gerade verschiedene Interessensgemeinschaften haben möglicherweise keine Macht, keine Aufmerksamkeit, kriegen keine Anerkennung, obwohl sie für was Gutes zum Beispiel stehen. Ja. Das ist ja auch sowas. Ja. Du meinst, die Fußball-WM ist daran schuld, dass der Klimawandel nicht genug Aufmerksamkeit bekommt manchmal? Möglicherweise ist das auch eine, also, und da müsste man ja eigentlich fragen, okay, wer ist denn da bitte der Stakeholder? Weil irgendwer hat ja durchaus, und da müsste man jetzt mal tatsächlich hingehen und sagen, okay, wo ist eigentlich Luisa Neubauer, wenn Fußball-WM ist? Warum ist sie da als Aktivistin nicht auf dem Platz und macht die Flitzerin? Naja, weil Fäsers Nancy ja schon mit der Binde da rumstand, da war dann kein Platz mehr für sie. Dann nimmt sie halt einen Tampon, mei. mit einem Tampon wedelnd über die Felder von Katar. Zu spät. Jetzt die nächste Europameisterschaft ist in Deutschland. Ach du Scheiße. Ja, nächstes Jahr ist das das große Sommermärchen. Ach du Scheiße. Also hiermit ergeht ein Aufruf, liebe Elite, Bombardantinnen, Bombardanten, Bombardhunden, in welchem Land kann man denn den Sommer 2024 gut verbringen? Ich habe kein Problem mit Hitze, ich habe mehr ein Problem mit Regen. Haut bitte Fluchtempfehlungen in die Kommis. Möglichst irgendwas, wo es gute Konsulate gibt, die einen auch wirklich aufnehmen und die einen nicht wieder abschieben. Australien soll es schön sein nächstes Jahr. Kommt man dann mit dem Zug? Nicht mit dem 49-Euro-Ticket. Muss nicht 49-Euro-Ticket sein, aber also das bitte zusätzlich, ich möchte da bitte mit dem Zug hinreisen können, danke. Austria oder Australien, irgendwo im Südosten. Ja, wollen wir noch ein bisschen wissenschaftlich werden? Wir können gerne wissenschaftlich werden. Ich habe mich noch gefragt, ob Habgier nicht eine Reaktion auf Verlustangst ist. Darauf wollte ich gerade raus. Also pass auf. Das wissenschaftlich und ich hatte das so aus persönlicher Lebenserfahrung als. Nein. Ich habe von da aus die Brücke zur Wissenschaft. Es ist. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Du sollst nicht das andere Haus-Vibe, tralala und sonstiges haben wollen, weil der deckt seinen Bedarf damit, du deckst deinen Bedarf damit. Wenn du jetzt also deinen Bedarf gedeckt hast. Ja. Dann ist ja eigentlich für dich und für alles in deinem Bedarfsbereich gesorgt. Ja. Was du jetzt als Verlustangst siehst, ist ja quasi, was passiert eigentlich, keine Ahnung, wenn mein Haus geklaut wird, meine Frau abbrennt oder mein Acker versalzen oder die Ernte kaputt geht, richtig? Zum Beispiel, ja. Also, dass du mal die Erfahrung gemacht hast, möglicherweise sogar und seitdem nie wieder in so eine Situation kommen müsst und in so einer Überreaktionshandlung einfach gleich 5 Äcker statt nur 3 akkumulierst. Genau, damit schaffst du ja quasi, das ist ja quasi das, was du machst, nämlich eine Überproduktion, um dann andere zu versorgen, was natürlich dafür sorgt, wenn du überproduzierst und es niemand dir abnimmt. Das ist ja dann, das ist ja das, was du quasi, und da kommen wir jetzt dann dazu, in der Zeit der Arbeitsteilung funktioniert das dann natürlich nicht mehr, dass jeder seinen Acker hat und seinen eigenen Bedarf deckt, sondern in der Zeit der Arbeitsteilung macht der eine möglicherweise Kunst, der andere Podcast, der nächste moderiert einen ESC, der andere schreibt einen Song für den ESC und der nächste macht einen Acker und hört auf dem Acker dann irgendwie lustige ESC-Songs. Ja. So. Und schaut sich dann den ESC an und macht abends die Zerstreuung, weil er das mit dem Acker ist überhaupt nicht so toll. Und irgendwer macht für ihn auch noch das Marketing, damit seine Produkte tatsächlich verkauft werden. Mhm. Und nicht irgendwie da, keine Ahnung, der mexikanische Bauer sich durchsetzt. Das ist der wichtigste Job von allen. Ich finde es schön, dass du unseren Berufsstand jetzt in die Nähe von dreckigen Nationalistinnen und Nationalisten rückst. Also an dieser Stelle mal ein Herz für die große Internationale der Marketingmenschen. Unglaublich. Unglaublich, was man sich hier anhören muss, an Vorwürfen. Die Alternative fürs Marketing. Gegründet vom Aushilfs-Sedi. Ja, Jetzt ist es ja so, okay, die genau, und da will ich noch hin. Den zweiten oder den dritten Acker, ja, den kannst du dir ja nehmen aus dem Pool des verfügbaren Landes. Unter Umständen lässt sich das wahrscheinlich vertretbarerweise sogar noch sagen. Genau, also wenn da noch Platz ist, dann ist da ja noch Platz und dann kannst du ja quasi auch den zweiten oder dritten Acker quasi beackern. Wenn du das mit deiner Händearbeit schaffst und das zu beackern, dann ist da wirklich schon die Frage, ist das noch Habgier oder ist das schon einfach nur vorausdenkend und vorausschauendes Beackern, weil da steckt ja dann auch noch Arbeit und Fleiß dahinter, das ist ja das Schöne. Mhm. Da steckt noch Fleiß dahinter, da hast du ja noch diesen Aspekt, dass das, was du, das Land, das du dir nimmst, musst du beackern. Wenn du es nicht beackerst, dann wächst da nichts, dann hast du da nichts von. Die interessante Frage ist, glaube ich, an der Stelle tatsächlich nochmal auf Scrooge zurückzukommen. Du hast 3 Äcker und hast dafür gesorgt, dass halt dein Silo gut voll ist. Und du hast einen anderen Menschen, der nur 1 Acker hat, bei dem die Ernte total eingebrochen ist. Was machst du? Fütterst du den mit durch? Oder lässt du ihn verhungern? Bist du habgierig? Und willst lieber deine Ernte haben und der andere hat ja nichts gearbeitet, also soll er auch nichts fressen? Er hat ja gearbeitet, das ist ja das Witzige. Der Sozialdemokrat. Aber er hat nicht gut gearbeitet in dem Fall. Selbst der Sozialdemokrat würde an der Stelle sagen, naja, der hat ja wenigstens gearbeitet, also hat er zumindest mal ein bisschen was verdient. Ja, der Sozialdemokrat lässt ihn nur halb verhungern. Ja, ich weiß, der kriegt Skorbut, der hat am Ende des Winters keine Zähne mehr und die Zähne sind ihm alle abgefroren, aber er hat überlebt. Juhu, danke Sozialdemokratie. Ja, also worauf ich raus möchte ist, dieses Problem mit dem weiteren Acker funktioniert dann, wenn noch genügend Platz da ist. Mhm. Jetzt wird's allerdings schwierig. Was ist, wenn da nicht mehr genügend Platz ist? Dann geht ja der Kampf los. Und da wird dann Habgier tatsächlich zum eigentlichen Problem, oder? Naja, es wird halt vorher schon zum Problem, weil man nicht sieht, dass genug Ressourcen da ist. Das sind dann ja nur die Konsequenzen daraus. Genau, und da kommen wir, da biegen wir jetzt noch schnell zum Thema Allmende-Probleme ab. Ich hab mich schon gefragt, wann der eine Herr Soziologe, er spricht die ganze Zeit über Äcker und wir sprechen nicht über das Drama der Allmende hier. Genau. Was du nämlich vorhin richtig angesprochen hast, ist, du möchtest einen Zaun um deinen Acker bauen. Ja, also nicht ich will das, die Idee habe ich mir bei Rousseau geklaut, aber das ist. Muss ja hier seine Quellen offenlegen. Genau. Wenn du jetzt allerdings so einen Wald hast, kann man auch einen Zaun drum bauen. Und jeder diesen Wald, der da rumsteht, einfach sich da sein Holz schlägt, um seinen Acker einzuzäunen, ja, dann mag das im ersten Moment eine relativ gute Idee sein. Ja. Wenn man allerdings schaut, was passiert, wenn man ganz, ganz, ganz viel Wald schlägt, ja, der nicht nachwachsen kann, weil irgendwie keiner mehr da ist, der nachwächst. Ja. Der mag sich mal Griechenland und Süditalien anschauen. Oder die Osterinsel. Da kann man es tatsächlich in Reinkultur sich anschauen. Ja, aber ist ein bisschen weit. Und ja, aber wir wollen, da kommt halt, weißt du, Italien hat halt den Nachteil, dass die Bäume wieder zurückkommen können. Die können ja wieder reinwandern. Bei den Osterinseln nicht so einfach, weil es zu viel Wasser drumherum. Ja, aber wenn du die Griechen dann anschaust, das war wesentlich bewaldeter früher, als es jetzt ist. Weil man da dann einfach gesagt hat, ah ja, komm, wir bauen eine Schiffsflotte und führen Krieg. In dem Fall mussten sie es, glaube ich, weil die Perser kamen. Ja, gut. Man muss nicht unbedingt gegen die Perser Krieg führen, wenn die Perser kommen. Das auch an unsere lieben Freunde bei der AfD, ne? Nur weil der Mensch aus dem Osten kommt, muss man nicht unbedingt Krieg gegen ihn führen. Man kann ihn auch willkommen heißen. Ich glaube, die Perser hatten da andere Interessen, als einfach nur da zu arbeiten und rumzuchillen. Ich glaube, die Griechen haben da schon sich verteidigen müssen, weil sonst wären sie unterworfen worden oder sowas. Und Unterwerfung, Unterschmerfung. Naja, Fakt ist auf alle Fälle. Was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Allmende-Problem? Weil wenn du quasi, also wenn du eine Ressource hast, die zumindest mal regenerativ ist, wie ein Wald, dann kannst du damit ja vernünftig wirtschaften. Aber wenn quasi der eine sagt, also es gibt die Option 1, der eine sagt, meins und baut einen Zaun um den Wald. Mhm. Das war jetzt dein Vorschlag, sehr schön plakativ dargestellt. Wie sieht Habgier im Radikalen aus? Aber wie ist das bei einer Ressource, die gemeinsam genutzt wird? Beispielsweise ein Fluss, ein See. Ja, weißt du, das Allmende-Problem ist ja die einzig folgerichtige Antwort auf das liberale Dogma, dass wenn jeder an sich denkt, ist an jedem gedacht. Oder das andere gute alte liberale Dogma, dass there is no such thing as society. Es widerlegt das ja einfach. Wie geht man damit um? Ja, man bildet eine Gemeinschaft. There's no such thing as a society? Ja, Thatcher. Ja, aber Thatcher ist keine Soziologin und auch keine Liberale. Natürlich ist Thatcher eine Liberale. Das ist knallhart liberalistisches Denken, wenn es keine Gesellschaft gibt. Also zumindest die neoliberale Variante. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, ist nur die englische Variante davon. Okay, die einen nennen es liberale Politik, die anderen nennen es Drogenkonsum. Nachhaltigen. Drogenkonsum macht man meistens gemeinschaftlich. Ich möchte jetzt den ganzen Drogenkonsumentinnen und Konsumenten da nicht zu nahe treten. Die sind meistens liberaler als das, was die FDP darstellt. Dann schlechte Drogen, sehr schlechte Drogen. Also Maggie Thatcher rational zu erklären, funktioniert nicht. Niemand hat gesagt, dass Liberalismus rational ist. Wo kommen wir denn dahin? Das ist auch höherer Hokuspokus. Naja, also Hobbes, Locke, das sind auch Liberalisten. Die haben das zumindest mal vernünftig hergeleitet. Ja, aber das ist auch längst nicht alles rational. Ja gut, also spätestens wenn irgendwo am Horizont ein Leviathan auftaucht, wird es natürlich auch ein bisschen Hokuspokus. Der ist tatsächlich kein Liberaler, der ist ziemlich autoritär. Wollte gerade sagen, aber der ist immerhin noch so ein bisschen metaphorisch, dieser Leviathan. Ja, aber die Eigentumstheorien der klassischen englischen Liberalen überzeugen auch nicht. Aber das führt zu weit, wir sind hier kein Philosophie-Podcast. Und keine politische Theorie, danke. Ja, wie gesagt, das Allmende-Thema ist halt tatsächlich so ein Thema, weil wenn alle drauf zugreifen und sich Systeme irgendwann nicht regenerieren, dann läufst du eben genau in das Problem, dass quasi Habgier Klimawandel produziert. Ja, wir müssen nicht den Klimawandel bemühen. Wir können auch einfach sagen, dass er die Grundlagen, die menschliches Leben überhaupt möglich macht, zerstört. Genau, und jetzt. Ist ja nicht nur Klimawandel, ist ja auch im Zweifelsfall irgendwie Vergiftung der Atmosphäre und Brunnenvergiftung. Genau, und jetzt spielen wir mal Puzzle. Jetzt puzzeln wir das mal alles zusammen. Also, wir haben Ressourcen, die knapp sind. Ja. Wir haben aus der Bibel die Logik, du sollst nicht mehr bedürfen, als du bedarfst. Ja. Wir stehen jetzt also an der Frage. Was hat Luisa Neubauer damit zu tun? Nein. Wann ist denn tatsächlich genug? Was ist mein Bedarf? Wer definiert das? Wie kann ich meinen Bedarf definieren? Im Zweifel. Und genau da liegt der Hund begraben. Möglicherweise ist das, was du jetzt hast, ja, obwohl du es quasi als sehr bescheidenen Bedarf wahrnimmst, bereits habgierig. Ja. Das heißt, ich sollte diesen Keks jetzt nicht essen. Du könntest ihn unter einen Baum legen. Ja. was hast du dann? Ein schattiges Plätzchen. Richtig. Dann esse ich ihn lieber. Genau. Also dementsprechend, dieser Keks, vielleicht der zweite wird dann schon ein bisschen schwierig. Das ist der fünfte. Nicht in dieser Folge. Doch. Ach, du hattest schon vier bereit liegen. Ich habe die Folge damit angefangen, die Kekse zu futtern. Ach so. Na gut, Fakt ist auf alle Fälle, wir haben also quasi, möglicherweise bist du bereits mit der jetzigen Bedarfsdeckung habgierig, weil du über einen Bedarf bist, den du eigentlich haben solltest. Aber das haben meine Vorväter erwirtschaftet und ich habe das rechtmäßig geerbt. Ja, genau, das ist das Problem. Möglicherweise ist quasi Status quo halten schon habgierig. Und damit wird es jetzt richtig komisch. Weil tatsächlich ist quasi Status quo halten, was biblisch ja quasi in den 10 Geboten steht, du sollst nicht anderen Scheiß begehren, bereits das Problem, dass du quasi schon jetzt Sachen hast, die du gar nicht haben solltest. Weil sie irgendwer entweder früher schon begehrt hat oder der Bedarf irgendwie definiert wurde, und da kommen wir wieder zum bösen Marketing. Ich merk schon, Marketing ist total schlimm. Hören Sie in der nächsten Woche, wie der Aushilfsjedi darüber nachdenkt, Schreiner zu werden, um dem Marketing zu entkommen. Nein, aber tatsächlich, die Frage ist ja wirklich, also du möchtest also behaupten, dass es eine christliche Position wäre, den Menschen ihre Ölheizungen zu nehmen, um die allgemeine Lebensgrundlage zu sichern? Und du meinst, Christian Lindner müsste, Friedrich Merz müsste das wissen? Du guckst gerade auf deine Aufschriebe, du hast das notiert, was du jetzt gesagt hast. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Du hast diesen Satz notiert. Nein. Als Frage und Gedanken für diese Folge. Nein. Okay. Ich habe mir gar nichts gedacht. Ich dachte, wo wir landen. Du hast gesagt, okay, ich notiere mir mal irgendwas über Christian Lindner, irgendwas über Friedrich Merz. Normalerweise ist Christian Lindner, der all meinen Hass abbekommt. Friedrich Merz ignoriere ich meistens. Du hast mit dem Christentum angefangen. Naja, wir reden über die Todsünden, die kommen aus dem Christentum. Also. Das ist noch lange kein Grund, Friedrich Merz in diese Sache mit reinzuziehen. Normalerweise könnte man auch über die Habgier des Christian Lindner und seinen Porsche sprechen, aber du hast mit den christlichen Werten angefangen. Sorry. Perfekt. Nehmen wir den Porsche. Das ist ein Vehikel, das sich von A nach B bringt. Ist das möglicherweise schon über den Bedarf? Ist Tempolimit möglicherweise unchristlich, weil es über den Bedarf schnell dich von A nach B bringt? Natürlich ist Tempolimit unchristlich. Also, Engel fliegen mit Godspeed, ja? Na, das Problem ist ja, Tempolimit müsste man eigentlich einführen, rein aus christlicher Nächstenliebe. Erstens, weil du jemanden nicht das Leben nimmst, der hat einen Bedarf dafür. Du solltest vielleicht Marketing für Krankenhäuser machen oder sowas. Nehmen Sie keine Leben, jemand hat Bedarf dafür. Bewerbung an Amnesty International ist raus mit dieser Podcast-Folge. Todesstrafe ist doof. Nehmen Sie keine Leben, jemand hat Bedarf dafür. Kannst du jetzt bitte auf ein T-Shirt drucken? Schön. Ja. Und zweitens, kommst du ja quasi über Bedarf von A nach B, verbrauchst aber zu viele Ressourcen. Mhm. Dementsprechend ist, wer gegen ein Tempolimit ist, habgierig. Micro. Weil er mehr Ressourcen verbraucht. Das ist doch tatsächlich die Frage. Ja. Bei der Habgier. Erstens, wo ist quasi die Grenze des Pursuit of Happiness erreicht? Also wo ist quasi das erreicht, wo du nicht weiter streben sollst, weil du deinen Bedarf bereits gedeckt hast. Mhm. Genügsam sein wäre quasi das Gegenmodell. Bescheiden und genügsam und alles Mögliche auf die Seite legen, was man sich so erwirtschaftet hat. Und am idealsten tatsächlich der Gemeinschaft spenden. Auch wenn wir für diesen lustigen Bücher Zusammenfassdienst nie Werbung gemacht haben, weil sie uns nie als Werbeträger haben wollten. Wie das Bücherzusammenfassdienst? Mhm. Nee, kürzere Zusammenfassungen von Büchern. Aber deren Gründer hat jetzt gesagt, naja, 90% seines Vermögens spendet er einfach mal, weil er sich denkt, ja, von den 10% kann er noch sich Altersvorsorge anlegen und die 90 schön. Ja gut, das ist ja tatsächlich, das ist ja ein sehr amerikanisches Ding, dass man sehr viel von seinem Vermögen abgibt. Die Frage ist, ob das so die sinnvolle Sache ist, andere Leute auszubeuten, um ihnen dann einen Almosen zu geben. Aber ich glaube, das würde an dieser Stelle die Folge sprengen. Jo. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn Sie das Zeilenende sagen hören wollen. Fick dich. Tschüss.